1. Nachdem Jesus ein Schiff bestiegen hat, fuhr über den See und erreicht seine Heimatstadt. 2. Dort brachten sie ihm einen gelahnten Mann, der auf einem Bett lag. Als Jesus ihren Glauben erkannte, sprach zu dem gelahnten, sei zuversichtlich, mein Kind, dein Sünden sind dir vergeben. 3. Einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten jedoch bei sich, dieser Mann lastet Gott. Vor die Jesus ihr Gedanken durchschaut, fragte sie, warum hegt er solche bösen Gedanken in ihren Herzen? 5. Was ist einfacher zu sagen, den Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? 6. Damit jedoch erkennt, dass der Menschensohn die Autorität besitzt, auf Erden Sünden zu vergeben, hier wohnte sich dem Gelahnten zu, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. 7. Daraufhin stand der Mann auf und ging nach Hause. 8. Als die Menschenmengen die sahen, waren sie erstaunt und priesen Gott, der den Menschen ein solche Vollmacht verliehen hat. 9. Als Jesus von dort weiterzog, bemerkte einen Mann namens Matthäus, der im Zollhaus saß. Er forderte ihn auf, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. 10. Warren Jesus später in seinem Haus zu Tisch saß, kamen viele Zöllner und Sünder hinzu und nahmen gemeinsam mit ihm in seinen Jungen Platz. 11. Als die Pharisäer dies beobachteten, fragten sie sein Jünger, warum ist die Ihr Meister mit Zöllnern und Sünden? 12. Als Jesus dies hört, erwidert nicht die Gesunden benötigen einen Arzt, sondern die Kranken. 13. Get and learnt, was die Schriftstelle bedeutet, ICH will Barmherzigkeit und kein Opfer. Den ICH bin nicht gekommen, gerecht zu rufen, sondern Sünder. 14. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu ihm und fragten, warum fassen waren die Pharisäer, waren den Jünger nicht fassen? 15. Jesus antwortet ihnen, können die Hochzeitsgast trauen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden jedoch Tage kommen, und denen der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fassen. 16. Niemand flickt ein Altgewand mit einem Stück angeschrumpften Stoffs, denn der neue Flicken wird das Altgewand zerreißen und der Riss wird noch größer werden. 17. Ebenso füllt man neuen Wein nicht in Old Weinschlauch, anden Falls werden die Schlauch platzen, der Wein wird auslaufen und die Schlauch wären unbrauchbar. Stattdessen füllt man neuen Wein in neue Schlauch, damit beides erhalten bleibt. 18. Warende noch mit ihnen sprach, trat ein führender Mann hinzu, warf sich vor ihm nieder und sagt, mein Tochter ist gerade gestorben, doch komm und lege den Hand auf sie, damit sie wieder lebt. 19. Daraufhin stand Jesus auf und folgte ihm zusammen mit seinen Jüngern. 20. Unterwegs nahert sich ihm ein Frau, die sieht Zwulfjaren und Blutungen litt, und beruht von hinten den Sohn seines Gewands. 21. Sie dacht namlich bei sich, wenn ICH ne sein Gewand beruhe, wird ICH geheilt werden. 22. Jesus dreht sich am, so sie in und sprach, sie zuversichtlich, mein Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war von diesem Augenblicken geheilt. 23. Als Jesus in das Haus des führenden Mannes kam und die Flotenblaser so die Lam und Menschenmensch so. 24. Sagt get hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern schlafner. Daraufhin verspotteten sie ihn. 25. Nachdem die Mensch jedoch hinaus geschickt worden war, trat ein, nahm das Mädchen bei der Hand, und sie stand auf. 26. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitet sich daraufhin in der gesamten Region. 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei blind. Die Lord riefen, erbarm dich an Sir, Sohn Davids. 28. Als jedoch ein Haus betrat, kamen die Blinden zu ihm. Jesus fragte sie, glaubt das ICH die Markt habe, die zu tun. Sie antworteten ihm, ja, Herr. 29. Daraufhin beruht ihr Augen und sprach, des geschehe euch nach ihrem Glauben. Und ihr Augen wurden geöffnet. 30. Jesus ermahnt sie eindringlich, achtet darauf, dass niemand davon erfahrt. 31. doch sie gingen hinaus und sollten von ihm in der gesamten Region. 32. Als sie jedoch hinaus gingen, brach man im einen Mann, der Stamm war, weil von einem Dämon besessen war. 33. Nachdem der Dämon ausgetrieben worden war, konnte der Stamm sprechen. Die Menschenmengen waren erstaunt und sagten, so etwas ist in Israel noch nie geschehen. 34. Die Pharisäer hingegen behaupteten, Treib Dämonen ne durch die Macht des Obersten der Dämonen aus 35. Jesus zog darauf hin durch Elstadtien Dorfer, lert in ihren Synagogen, wirken die gut nachricht vom Reich Gottes und heilte jedart von Krankheit und Gebrechen. 36. Als die Menschenmengen so, empfand tiefs Mitleid mit ihnen, weil sie geplagt und hilflos waren, wie scharf, die keinen Hirten haben. 37. Daraufhin sagte zu seinen Jungen, die Ernte ist zwar groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 38. Die schall bittet den Herrn der Ernte, das Arbeiter für sein Ernte aussendet.